Kundgabe 6374. Empfangen durch Bertha Dodda am 10.10.1955. Was ihr den Vater bittet, in meinem Namen. Und es wird euch wahrlich gegeben werden, was ihr erbittet, in meinem Namen. Ihr sollet zu mir rufen, in Jesus Christus. Nur wer mich, den göttlichen Erlöser Jesus Christus, anerkennt, wer in ihm seinen Gott und Vater erkennet und also zum Vater betet, der wird Erhörung seiner Bitten finden, denn ihn weiset mein Geist hin zu dem, von dem er einstmals ausgegangen ist. Wer den Menschensohn Jesus nicht als Abgesandten des himmlischen Vaters anerkennt, wer nicht daran glaubt, dass ich selbst mich in dem Menschen Jesus verkörpert habe, der wird auch nicht vollvertrauend ein Gebet zu mir senden, wenngleich er einen Gott nicht leugnet. Aber sein Glaube an einen Gott und Schöpfer ist ihm nur anerzogen, nicht aber lebendig in ihm geworden. Denn ein lebendiger Glaube geht aus der Liebe hervor. Die Liebe aber erkennet auch Jesus Christus an als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, der eins geworden ist mit seinem Vater von Ewigkeit. Er also wird nicht mehr den Erlöser Jesus Christus trennen von der ewigen Gottheit. Ihm wird es sein Geist verständlich gemacht haben, dass er und ich eins sind. Und dessen Gebet wird stets Erhörung finden, denn er wird immer nur bitten um Dinge, die ich ihm gewähren kann, ohne dass seine Seele Schaden leidet. Ihr Menschen werdet immer erst dann den rechten Sinn meiner Worte verstehen, wenn mein Geist in euch wirken kann. Mein Geist kann aber immer erst dann in euch wirken, wenn ihr selbst es ihm gestattet. Wenn ihr durch ein Leben in Liebe ihm die Möglichkeit gebet, sich euch gegenüber zu äußern. Dann aber werdet ihr mein Wort annehmen, als sei es direkt zu euch gesprochen. Denn dann rede ich auch meine Kinder an und gebe ihnen mit meinem Wort zugleich auch das Verständnis dafür. Und dann könnet ihr euch selig preisen, denn eure Seele empfängt Licht. Sie kommt zum Erkennen. Sie reifet aus. Denn nun werdet ihr auch alles tun, was ich von euch verlange. Ihr werdet meinen Willen erfüllen und ihr werdet euch stets mehr zur Liebe gestalten und eure Seele wird sich vollenden, noch auf Erden. Rufet mich an in Jesus Christus und erbittet euch als erstes, dass ihr diese Vollendung auf Erden erreichet. Und wahrlich, es wird dieses euer Gebet nicht vergeblich an mich gerichtet sein. Denn eine geistige Bitte höre ich am liebsten. Eine geistige Bitte wird Erfüllung finden, weil der Vater seinem Kind nichts versagt und weil der Mensch schon seine Kindschaft beweiset, wenn er eine solche Bitte um Hilfe zur Vollendung an mich richtet. Und bittet jederzeit, dass ihr euch meiner Gegenwart bewusst werdet und bleibet. Dann geht ihr euren Lebensweg in ständiger Begleitung eures Vaters von Ewigkeit. Dann könnet ihr nimmermehr falsche Wege gehen. Dann werdet ihr gedanklich stets mehr in geistige Sphären weilen und euer Aufstieg wird gesichert sein. Was könnet ihr alles erreichen, wenn ihr euch mein Wort ins Gedächtnis rufet und meinen Worten gemäß euch verhaltet, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen? Irdisch und geistig werdet ihr keine Fehlbitte tun. Immer werde ich euch erhören, denn ich habe euch diese Verheißung gegeben und ich stehe zu meinem Wort. Rufet den göttlichen Erlöser an, mit dem der Vater sich vereinigt hat. Rufet zu Gott in Jesus. Dann gehöret ihr auch zu den Erlösten. Dann seid ihr eingedrungen in das Mysterium der Menschwerdung Gottes. Denn als unerlöst fehlt den Menschen gänzlich der Glaube daran, dass ich selbst mich in dem Menschen Jesus verkörpert habe. Den Glauben aber beweiset ihr, wenn ihr den Vater in meinem Namen bittet. Amen.